Alstervergnügen. Alstervergnügen. A-I-E-Ü-E. Alstervergnügen. Alstervergnügen. Alstervergnügen. Alle paar Jahre friert die Alster zu. Tausende und Abertausende von Hamburgern tummeln sich dann auf dem Eis. Heiterer sind sie, heiterer als je im Sommer. Zwischen den Vergnügten waren gestern und vorgestern mein Freund, der Fotograf. Und ich? Mein Freund ist mir abhanden gekommen, mein Zuschauer, mein Voyeur. Ins Eis gefallen, ins Wasser vielleicht. Ich sitze ohne ihn, ohne seine Blicke, ohne seine Kameras. Bin auf meine Ohren angewiesen, muss hören, muss lauschen, muss erraten, wer spricht. Wer spricht hinter mir, vor mir, wer aus der Ferne, wer aus der Nähe. Kurzsichtige wie ich eignen sich nicht, Reporter zu sein. Berufsunfähigkeit würde man sagen, wüsste man. Handicap würde man sagen, wüsste man. Wüsste man, dass seine Augen für mich mitsahen, so wie meine Ohren mithörten für ihn. Zunächst ist es mit dem Zufrieren und dem Glauben an das Zugefrorene und dem Vertrauen ins Eis immer eine heikle Sache. Später gewöhnen sich die Leute daran und die Alster trägt sie. Ihr Eis bricht nicht, ist begehbar. Niemand kümmert sich noch um Weg oder Steg. Man schlittert, man glitscht, den Abhang saust man hinunter, hinauf aufs Eis, hinauf und hinein ins Vergnügen, ins Alstervergnügen. Alstervergnügen. Alstervergnügen. Alstervergnügen. Alstervergnügen. Immer zieht es jeden dahin, wo schon die meisten sich tummeln. Alles geht und gleitet unbesorgt, heiter im Weißen, plaudernd, Arm in Arm und Worte aussprechend, aushauchend, wie ganz bedeutsame Worte, die dennoch sogleich auffliegen, up, up and away. Ich sehe dich nicht, Freund mit den scharfen Augen. Du gehst neben mir, ich bin an deinem Arm gehängt. Aber plötzlich bist du weg. Plötzlich habe ich dich von meiner Seite verloren. Du bist auf deinen Schlittschuhen. Schlittschuhen. Leise schleifen. Bis dahin gefahren, wo du die meisten Leute, die meisten Alstervergnügen-Gesichter vermutetest. Alstervergnügen-Gesichter. Aus der Nähe, aus der Ferne, höre ich Stimmen. Herr. Eine Stimme. Herr, Herr. Das ist der Kellner des Miyakasa. Klopfen höre ich. Axtschläge oder Hammerschläge. Ich sehe nicht, ich höre. Jemand scheitert den hölzernen Zugang zum Restaurant vom Land ab. Oder klopft ihn fest. Schnell, Herr, Herr, schnell, schnell. Die Alster ist zu hören, aber nicht zu sehen gewesen. Weiß alles, dampfend alles. Ein Wetter kocht auf, Vokale dröhnen aus der Luft. Alte Chorgesänge, die ich nicht übersetzen kann. Gebete, die ich nicht nachsprechen kann. Cosmody? Gospodin, Buria, Morje, Razde, Majed, Ua, Ue, A, I, A, E. Das Restaurant, es reißt sich los. Es reißt aus. Es schwimmt. Es fährt in die Töne hinein. Der Kellner, ein Russe, beugt sich zu mir. Herr, hören Sie. Was es heißt, sagen Sie mir, was diese Wörter... Herr. Was diese... Herr. Erbarme dich. Herr, erbarme dich. Die stürmische See rollt die Wellen. Die stürmische See rollt die Wellen. Die stürmische I-Ü-I-E. Die Alster qualmt weiß. Ganz still ist sie lauernd. Das Restaurant ist in weite Laken gekleidet. Da war Hämmern, da war Schreien. Jetzt kein Laut. Jetzt wieder schimpfende Wellen. Schreien. Unterdrücktes Schreien. Jemand hat jemanden den Mund zugehalten. Herr! Herr! Ich ging mit ausgestreckten Armen, tastete an der Wand des Restaurants entlang, fühlte die Fenster, kälter als die Simse, fühlte Feuchtigkeit aus dem Dampf, klopfte es. In meinem Ohr hämmerte es. Schnell will ich gehen, aber ich hafte am Boden. Ich stolpere. die gipsernen Löwen am Eingang des Miyakaja. Die Tür sprang auf, schnell mit dem Wind. Ich hängte meinen Mantel auf den Bügel. Pardon? Die Garderobiere schoss vom Fußboden hoch. Ja. Klebte eine Sekunde lang wie ein nasses Segel an mir. Pardon, Herr. Willkommen, Herr. Ein Wetter, nicht wahr? Ein Wetter. Ich schaute sie an, die Garderobiere. Meinen Schal hielt ich in den Händen. Sie nahm ihn mir fort. Den Schal, Herr, den nassen, hänge ich hierher. Bitte machen Sie mich auf ihn aufmerksam, falls ich vergessen sollte, ihn zurückzugeben. Der Tisch, wie üblich, für zwei gedeckt. Brotkorb, Wasserflasche, umgedrehte Gläser, Bestecke ordnungsgemäß, Servietten hocken da, wie kleine Bischofsmützen, unter denen die Zwergbischöfe fortgelaufen sind. Kellner! Sie warten? Warten? Auf den Freund warten? Auf den Mann mit der Kamera warten? Nicht warten. Einen kleinen... Aperitif? Einen kleinen Aperitif vielleicht, Herr? Meine Finger nervös. Greifen alles an, legen die Bestecke, drehen das Glas. Die Karte haben Sie schon. Ich habe, nein. Ah, nein. Die Karte. Dieser Qualm draußen. Nach den klaren Tagen. Nach den Eistagen, den Alstervergnügentagen. Der Maitre. Seien Sie... Ebenfalls. Willkommen. Der Maitre stößt mit der Hüfte den Kellner weg. Vorsicht, Glas! Stellt das Glas mit dem Aperitif vor mich hin. Das Getränk sieht fettig aus. Es malt Kirchenfenster ans Glas. Der Dampf draußen, der helle, dichte, immer wieder herausquellende, spiegelt sich in den kleinen Kirchenfenstern. Ich hebe mein Glas, trinke aus meiner kleinen Kathedrale. Der Maitre kann nicht untätig stehen. Er rückt die Schale mit den Oliven vom Behälter mit den Zahnstochern ab, bildet mit Salzmühle und Pfeffermühle ein exaktes Quadrat. Ich kippe zwei Säulen des Quadrates auf das Tischtuch. Beginne mit den Zahnstochern Linien zu zeichnen, weiß in weiß. Ich schreibe Sätze für eine Reportage in das Tuch. Und der Kollege? Der Kollege? Der Freund? Der Fotograf? Verspätet sich. Ist ertrunken. Kommt nimmermehr. Der Juwelier, auch er jeden Mittag Gast, schlüpft hinter das Buffet. Dies? Er beugt sich dicht über die Schalen mit den Hors d'œuvre. Dies? Als wolle er mit der Zungenspitze sehen. Und dies? Nun klopft er mit seinen vielen dicken Ringen von innen gegen die Buffetscheibe. Dies und dies. Sehr wohl. Und das Wertebefinden? Nach der Reise, das Befinden? Malaria. Wissen Sie, Malaria, Fieber. Aber es gibt doch Medikamente. Medika. Freilich. Alles geschluckt, dennoch. Fieber, dennoch. alle Erscheinungen der Malaria, zur Freude der Plasmodien. Ihnen zuliebe gehen meine Blutkörperchen zugrunde. Andertagsfieber, Dritttagsfieber. Malaria tertiana, Malaria quartana. Oh, Sie wissen, Maitre, wovon ich spreche. Wechselfieber, Schüttelfröste. Gaben von Chinin. Hochgiftig essen, hochgiftig leben, um die Krankheit zu genießen. Also dies und... Mein Neffe. Ihr. Er auch. Er auch? Wer nicht? Oh, es ist wundervoll. Sporentiere werden zu Lebensgefährten. Ich lasse mich, überlasse mich. Räusche, Träume, Fieber, Reisen, Fieberreisen. Malaria. Das Restaurant schlingert. Gläser rutschen auf den Tischen, fallen auf den Boden. Solches Wetter. Wetter. Gestern hätten Sie hier sein sollen. Aber ich war gestern. Ach, wissen Sie... Wie wollen Sie beweisen, dass Sie gestern... Sie haben mich gestern... Ich habe... Nichts hat er. Gar nichts hat er. Sehen Sie. Der Juwelier, nun an seinem Tisch sitzend, zieht alle Ringe von seinen Fingern. 10, 15 Ringe klappern in den Aschenbecher. Der Kellner, der Maitre, die Garderobiere, alle kommen sie schnell und gierig. Ja, ja, ja! Auch ich greife zwischen die Zigarettenkippen, zwischen andere Finger. Der Maitre wirft angeekelt eine zerbröselte, gelblich vollgesogene Kippe mit Filtermundstück auf den Boden. Die Garderobiere hält zwischen Daumen und Mittelfinger einen Platinring, der eine Schlange darstellt, die sich auffrisst. Sie bemüht sich mit Fingern, die grob und dick sind, der Schlange den Schwanz aus dem Maul zu nehmen. Sie verzerrt Lippen, spannt Wangenknochen. Der Juwelier entreißt ihr den Ring, steckt ihn sich in den Mund, lutscht. Verdreht genussvoll die Augen. Schluckt. Die Schlange herunter. Haben Sie gewählt, Herr? Gewählt? Gewählt. Meine Brille stört mich plötzlich. Kennen Sie so etwas, dass jemand plötzlich, dass jemand... Klarsichtig. Weitsichtig. Hellseherisch. Bitte bringen Sie mir Serpentes. Serpentes. Und zu trinken wünschen der Herr das übliche... Das Ich warne Sie. Sehr wohl, das übliche. Ich warne Sie. Aber Madame, gnädige, so beruhigen Sie sich doch. Bewahren Sie. Warne Sie. Ruhe, meine Kleine, Ruhe. U-E-I-E-I-E-U-E. Ich warne. I-A-E. Meine Stimme quiekt. Wie ein kalter oder verfangener Keilriemen quiekt und knirscht sie aus mir heraus. Dass meine Kahl seinen Mund geöffnet. Ich habe... Aber ja. Er hat gehört. Du hast gewarnt, er hat gehört. Wörter werden geboren. Sie werden aus den Mündern von Schlangen geboren. Von gespaltenen Zungen gleiten sie herunter, hinein in die Ohren, heraus aus den Ohren, schlängeln und winden sich die Wörter. Sie haben einen langen... Sie haben einen langen Weg. Sie haben einen langen Weg bis zur Geburt. Zwischen Affenmutter und Affenkind ist Umarmung ein Zeichen von Besänftigung. Zwischen Schlangen aber, die sich in der Umarmung miteinander verknoten, ist die Umarmung Vorbotin des Todes. Des... Bitte, bittis arietans. Puff, Otto. Gefährlich, giftig. Gefährlich, giftig. Bittis arietans. Zum Wohl der Herr, die Damen. Lache, bitte, meine Freundin. Ich lache. Zwei Frauen am Nebentisch, die dürren Hexen, zahnlos lachen sie. Ich höre ihr Lachen zerteilt, ihre Wörter, mein Ohr spaltet sie auf, sondert die Vokale heraus. Das Lokal, nun ruhig schwimmend, ist nicht sehr voll. Stammgäste, die einander vom Sehen kennen. Der Juwelier, die Designerin und das Mannequin. An meinem Tisch ich, ohne den Fotografen. Nah am Eingang zwei Tänzerinnen, die auf ihre Begleiter immer noch warten. Sie sind mit Strickzeug beschäftigt, unterhalten sich leise. Der Kellner, der Maitre, der Koch, der gelegentlich, ohne seine blutbespritzte Gummischürze abgelegt zu haben, durch das Lokal hastet. Hack, hack, hack, hack, hack, hack, hack, hack, hack, hack, hack, hack. Kosten, kosten, kosten sie die Köstlichkeit. Lorchelgulasch mit Kräutern der Provence. Übelkeit, Erbrechen. Magenschmerz. Durchfälle, Wadenschmerzen, Bewusstseinstrübung. Hack, hack, hack, hack, hack, hack, hack, hack, hack, hack, hack, hack, hack, hack, hack, hack, Lorchel, Puffotter, fein gemischt, fein gewürzt, fein abgeschleckt, abgeschmeckt, abgeschreckt, abgeschmeckt, geschreckt, hack. Alle diese Unternehmer gehen leise, ohne jede erkennbare Aufregung, leis und behende. Sie räumen Dinge hin und her, sie stehen bescheiden und wartend. Sie haben ein Auge auf alles. Ich fühle mich wohl, schläfrig wohl, wohl hier. Hack, hack, hack, hack, hack, hack, gack, gack, gack, gack, gack, gack, gack, gack, gack. Hühnchen, Beinchen, Lorchelchen, Pilzchen, Pilzchen, hack, hack, hack. Schlangen, Zünglein, Schwänzlein, hack. Rüben, Zwiebel, Knoblauch, hack, hack, hack. Hackgeräusche aus der Küche. Manchmal Schlüsselrasseln, Schüsselrasen. Schüsselrasseln aus der Tiefe des Buffets. Die Garderobiere ist in die nassen Mäntel gesunken, schleckt Sabayone. Pilze. Schlangen, Kräuter, Gemüse. Hack, hack, hack, hack, hack, hack. Manchmal denke ich, der Koch gibt uns von seinen abgehackten Fingern zu essen. Klein geschnetzelt und überträufelt vom Blut aus dem aufgehauenen Puls. Dim, di, li, lim. Guck mal, was er jetzt bringt. Unser Herr Koch. Puff, Otter. Dim, di, li, lim. Vitis arietans. Etwa 1,50 Meter. Ist sie nicht. Und ist sie auch? Ist auch sie? Giftig, giftig, hochgiftig. Höchst giftig. Aus der Unterordnung der Schuppentiere. Ein wundervolles, ein prächtiges, ein Muster. Exemplar. Wie Sie, meine Damen, wie sie im Fett herumhüpft, wie sie tanzt, brodelt und aufspringt. Hopp! In den Mund! Hopp! In den Hopp! Mund! Und sie duftet würzig. Sind das? Das sind Kräuter. Kräuter der, ja freilich, alle selbst gesammelt. Alle selbst? Oregano. Aber ist das alles nicht? Er sagte es. Giftig. Hochgiftig. Und gefährlich. Gefährlich. Wunderbar. Wunderbar giftig. Nicht gerade für Sie. Meine Herren, die Köstlichkeit, lassen Sie sie nicht erkalten, nicht verderben lassen die Köstlichkeit, meine Herren. Und Estragon? Und ein Tupfer Dintililim. Saure Sahne. Saure Sahne, weißt du noch, in Moskau, saure Sahne. Im Milchladen, in der Nationalstraße. Beatis hätte ich eigentlich auch. Beatis, oh, leider, meine Damen. Leider, leider, meine Damen. Was haben wir denn da? Dann hätten wir gern dies. Dies. Hornfieper Aspis Cerastes überbacken für... Für vier Personen. Überbacken. Ja, überbacken. Kommt, meine tanzenden Töchterchen. Kommt, es gibt... Aspis, überbacken. Für... Setzt euch, Kinder. Für... Setzt euch schon. Und Wein. Für... Diesen offenen Weißen. Diesen. Und Wasser. Wasser? Alsterwasser. Ja, sehr wohl. Wein und Wasser. Na ja? Wir warten. Nicht mehr. Wir schwimmen längst. Wenn ich zuhöre, spricht der Fluss. Wenn ich zuhöre, singt er. Lass mich nicht. Wenn ich alt bin. Alt bin. Hierher, ihr Durstigen, ihr Hungrigen, ihr Müden, ihr Tänzerinnen. Die Tänzerinnen räkeln sich ungezogen am Tisch der dünnen Hexen. Samt ihrem Strickzeug lümmeln sie sich auf den Stühlen. Das Mannequin und die Designerin nehmen in ihre Hände je einen Fuß der Tänzerinnen. Zwei rechts, zwei links. Die stricken weiter an den unförmigen, langen, ringelnden Gebilden aus tausenderlei Wollresten. Diese Strickgebilde regen sich, räkeln sich, als seien sie lebendig in den Schößen der jungen Mädchen. Die Designerin und das Mannequin wickeln die zerlumpten Stoffe von den Tänzerinnenfüßen. Schwielige, schmutzige, abgearbeitete Füße kommen zum Vorschein. Die Designerin und das Mannequin nehmen die Servietten vom Tisch, die kleinen Bischofsmützen und falten den Tänzerinnen daraus neue Fußbedeckungen. Wir, die Ehrgeizigen, Wir schoben die Sorgen des täglichen Lebens weit von uns. Zugunsten? Zugunsten der großen Taten auf der Bühne. Das Restaurant. Das Restaurant beginnt zu schlingern. Der Juwelier, er hat sich das Messer in den Handrücken gebohrt. Der Juwelier schreit. Er hat sich ein Messer in den Handrücken gebohrt. Nicht hinsehen, nicht hinsehen. Halt, nicht hinsehen. Nicht hinsehen. Lassen Sie mich. Da! Aber Sie bohren ja tiefer. Warum? Er ist ohnmächtig. Er ist ohnmächtig. Nicht hinsehen, nicht hinsehen, meine Kleinen. Gewaltsame Gewebsdurchtrennung? E-A-A-I. So lassen Sie doch. Diese Vokale, O-A-I, Vokale. Schnittwunden oder Hiebwunden? Stich, Quetsch, Schuss! Der Wundschmerz ist die Folge der Reizung freigelegter Nervenendigungen bei der Wundheilung. Wundeheilung. Wundenheiligung. Ihre Bestellung, meine Damen. Guten Appetit. Guten Appetit. Brot? Wein? Wasser, bitte. Nur Wasser. Alsterwasser? Es verkleben entweder die Wundränder. Wunderränder? Unmittelbar miteinander. Schmeckt es? Mundet es den Damen? Wohl bekomme es. Prosit, die Damen. Wohl bekomme es. Oder es bildet sich unter stärkeren Entzündungserscheinungen ein Granulationsgewebe. Fleisch, Wärzchen. Fleisch, das dann später? Fleisch, später, das dann später. Jetzt unterhalten sie sich leise, die vier Hexen leise. Zischeln, stecken die Haare zusammen zu einem Vogelnest. Rot, schwarz, gelb, grau. Später. Ein Nest. Narbengewebe wird zum Narbengewebe. Wasser, Wasser oder Wein. Eine Wundinfektion äußert sich in zunehmenden, meist klopfenden Schmerzen und ansteigender Temperatur. Der Juwelier befühlt seine Stirn, trinkt vom Wein, trinkt vom Wasser. Noch. Noch! Sehr wohl, der Herr. Und noch Essen. Essen auch will ich schnell. Ein Gulasch vielleicht? Gulasch. Vielleicht als Speithäubling. Fragen wir doch unseren Meister, den Erfinder aller Köstlichkeiten, unseren Koch, unseren Zauberer. Gulasch. Vielleicht aus... Ich springe, ich eile, ich fliege. Ich stehe zu Diensten. Ein Gulasch wünschen der Herr aus... Panterpilz. Birkenreizker. Lange gelagert in einer Beize aus italienischem Weinessig und baskischen Gewürzen. Mit einem Hauch. Einem Hauch. Von Knoblauch, von Zwiebeln, von gemahlenen Frischen, ich verbürge mich, frischen Lorbeerblättern. Seht einmal. Die Hexen sehen alle aus dem Fenster. Dort ist aber nichts zu sehen. Dort ist der dichteste Nebel. Dort ist das dumpfeste Weiß. Dort ist der kochendste Dampf. Da aber stirbt zwischen Koch und Kellner und Maitre der Juwelier. Seine Lippen aufgesprungen, Häutchen hängen herunter, die er mit den Zähnen abzuknabbern versucht. Frauen, Kinder, Sklaven, alle galten sie als Besitz des römischen Vaters. Dies und dies. Pilzgulasch also? Oder doch eher eines von den Schlangengerichten? Von den dämonischen Kraftbrühen? Von den Seelentiersteaks? Von den Tempelsuppen? Von den Unterweltpuddings? Die Schlange kann nackten Menschen nichts anhaben. Nur Bekleidete? Nur Bekleidete und Gerüstete springt sie an. Die Dehnbarkeit ihres Kiefers ermöglicht das Verschlingen großer und größter Beuten. Wir aber verstehen uns auf den Kampf. Unsere Zähne sind die Zähne von Giftnattern, von Trugnattern. Nach hinten eingekrümmt führen sie Wir! Das Gift in die Wut. Biss, stech, quetsch, schieb! Wunderwunden! Das arme Opfer, der arme, kranke Juwelier. Kellner, gib ihm ein Aquavit. Ein Aqua. Sehr wohl. Wie beschäftigt alle sind. Sie huschen, sie flitzen, die dienstbaren Geister. Aus der nassen Mantelecke kommt die Garderobiere hervor. Herr? Sie macht Halt am Hexentisch. Pardon? Setzt sich auf eine Stuhlkante neben die Designerin, neben die Chefin der Truppe. Sie wollen naschen? Naschen? Geben Sie mir eine Kostprobe. Eine köstliche Probe von der überbackenen Aspis cerastes. Wie Sie nur reden, köstliche Probe. Wie Sie alle reden. Ich stecke Ihnen Schlangenfleischringe an jeden Ihrer 10 Finger. Mir otvergi. Menje, vorem jastarosti. Verlass mich nicht, wenn ich alt bin, Schätzchen. Schätzchen, das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen. Der hebt sie auf. Sie sagen einen Abzählvers. Den kenne ich noch aus meiner Jugend, aus meiner Jugend. Der bringt sie nach Haus und der kleine Schelm. Und der kleine Schelm ist sie alle. Hopp, hopp, hopp. Lass mein Kind, mein gefräßiges Kind. Dieses Fleisch einer Hornfieber, ich muss es bekennen. Ich muss dem Koch, meinem verehrten Kollegen und Freund, sagen, köstlich. Köstlich, köstlich, deliziös. Doch muss man, lieber Sokrates, sich der Redekunst so bedienen? Grumitra. Kellner? Herr Kellner! Ich halte mein schmieriges Martini-Glas gegen das quellende Weiß hinter dem Fenster. Ich wünsche, dass es geöffnet wird. Luft! Ich muss ihn fragen. Wer gerufen hat? Der Herr. Sie wünschen? Ich wünsche? Bitte, ich höre. Sie haben gerufen, als ich kam, Ich habe Sie warnen wollen. Das Wetter, der Umschwung, die Plötzlichkeit. Und nun? Ich serviere Ihnen eine Köstlichkeit. Gerumitra in Fula, gemischt mit Helvella Esculenta. Ich werde selbstverständlich die Helvellasäure nicht fortwerfen. Schmeckt sanft. Mhm. Schmeckt wie? Was schmeckt? Alle diese giftigen Köstlichkeiten, alle diese köstlichen Giftigkeiten, spüren Sie, wie wir fahren, wie das Restaurant dahin schwimmt, köstlich auf der Alster dahin. Die Alster dreht sich, sie singt, singt, schreit ganz leise. Hören Sie, schreit sie. Der Juwelier stirbt, ist glücklich. Wir? Glücklich. Kommen Sie. Schon? Jetzt. Ich öffne. Und wupp. Wupp. Uria Moria Raste Majet. Lass das. Sie rollt die Wellen, die stürmische See. Der Juwelier? Schwupp. Er ist draußen. Schwupp. Das Restaurant, das Schiffchen. Wasser. Schmieriges Wasser leckt über den Boden hin. Wer aufsteht, gleitet aus. Tote Fischlein liegen herum von stumpfem Silber, das zerrissen ist. Aufgerissene Vögel, grüne Flaschenhälse, Plastiktütenkadaver. Alles schwätzt und schwappt und schmatzt und rülpst, übersättigt. Zwei rechts, zwei links. Das müssen wir weiter stricken. Interessant. Was ist es? Vielleicht, dass es mal wärmt. Und der Pas de Deux des blauen Vogels mit der Prinzessin. Vom Hexentisch lachen. Aus dem letzten Bild. Und da. Oh. Das Raubtier. Oh. Die Stimmen der Hexen alle quietschen. Lust oder Leid quietschen sie. Zieht ein Bündel Raubtiermasken aus dem Fluss. Nass alle, triefend aus Maul und Augenhöhlen, öliges, himmelgraues Wasser sabbern die Untiermäuler. Da, eine übergroße Katze. Die Zahnreihen. Jetzt tauchen Zahnreihen aus der Nässe auf, schwanken, setzen sich ins Tiergesicht. Neben den hellen, silbernen, klimpernden Zähnen gibt es solche, die bräunlich dämmern, stumpf und stockig und verfleckt und verblakt von dunklem Dampf. Da draußen das Raubtier. Das raubt und raubt uns allen. Den Laufsteg, das Leben. Unser erstes Ballett zeigten wir auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung. La fille mal gardée. 3, 4. Das schlecht behütete Mädchen. Die 7 Todsünden. 3, 4. Todsünden? Sieben? Stolz, Geiz, Unkeuschheit, Neid, Unmäßigkeit, Zorn, Trägheit. Der Tod und das Mädchen. Drei, vier. Und so weiter. Scherzo, presto, etc. Etc. hinab in den Schlund, in den Grund. Aus der Küche, Hackgeräusche, etc. Von den Tischen, Gläser klingen, etc. Von draußen, Wellen schlagen, etc. Drinnen, die Fenster. Beschlagen. Die Fenster beschlagen vom Atem der Gäste. Vier Damen und die Garderobiere. Fünf Frauen gegen einen Herrn, gegen mich. Ohne meinen Freund, den Ertrunkenen. Ohne den Juwelier, den Hinausgeschafften. Auf meiner Seite, auf der Männerseite, der Maitre, der Kellner, der Koch, die sich auskennen in der Lokalität. Falls es zum Äußersten kommt. Garderobiere! Mein Mantel, mein Schal! Man ruft und sie kommt nicht, die Person! Hilfe, Hilfe. Etc. Die Zunge des Raubtiers leckt herein. Etc. Bitte kein etc. Etc. streichen. Rettung, wenn jemand sich räuspert. Wenn jemand die Fenster putzt. Wenn jemand die Nebelschwaden fortputzt. Ober! Kellner! Sie wünschen? Putzen, das etc. wegputzen, blank putzen, alles bis es glänzt, spiegelt, bis es rein ist. Bitte küssen Sie mich, bitte wecken Sie mich. Etc. Deine Wange schmeckt, meine Taube. Gurr, gurr. Sie schmeckt. Warum genoss ich sie nicht längst? Dreck, Staub, Schlamm und wir. Geduld ist nötig. Und Gelächter. Viel Gelächter. Und Applaus, der wie Regen fällt. Applaus, der aufs Dach klatscht. Außen öffnen sich Qualmköpfchen, lösen sich auf, werden zu Noten für unspielbare Lieder. Vögel fliegen schwarz auf, schreien ah und und Vögel fliegen schwarz auf und zerbröseln. Und aus der Alster, die ein zäher Kleister ist, heben sich mit verklebten Flügeln langsam, langsam immer neue Tiere auf. Plumpe Leiber, stumpfflügelige Wesen. Der Fluss ist kein Fluss mehr. Ist ein Brei, eine zähe Masse, ein Leim. Psst, psst. Etc. Sind wir nicht alle? Alle. Auf das Vorzüglichste? Wenn Sie, Maitre, bitte das Fenster öffnen würden. Und etc. Raben. Schwarze Gasvögel mit Augen von Leuchtkugeln so rot. Hereinließen. Aber ja, Luft, frische Luft. Wasser! Und diese Vogelfetzen! Schließen! Sofort! Schließen die Fenster! säubern. Wasch, wasch, wasch, wasch. Wischen. Wisch, wisch, wisch, wisch. Wegwischen. Wisch, wisch und weg. Etc., etc. Wir sind nass. Wir frieren. Wir ziehen die Kleider aus. Oh. Die Schlange kann nackten Leibern nichts anhaben. Nur Bekleidete und Gerüstete springt sie an mit ihrem offenen, großen, großen Maul. Sie ziehen die Kleider aus. Oh. Sie ziehen die Kleider über die Köpfe. Ah. Die Kleider, Kleider aus. Oh, ah. Jede Hexe beginnt, an der Nachbarin herumzuzupfen, die Fetzen und die anhängenden Häute herunterzupflücken, die schmutzigen Lumpen fallen. Der Koch und der Kellner, nackt auch sie, oh. Aha. Machen sich Lendenschürzen aus Servietten. Sie reiben mit großen Tischlaken den Fußboden trocken. Die Garderobiere rutscht im Schlamm. Die Designerin wickelt die Frauen ein. Und hier... Lass sehen, meine Kleine. Ein Knoten auf der Schulter. Wie hübsch. Oh, wie hübsch. Und mir bis an die Nasenspitze Damast. Wickeln Sie mich ein, liebste Freundin. Bis zur Nasenspitze ein mit Damast. Damast. Damast. Leinendamast. Baumwolldamast. Für Tischwäsche. Für Bettwäsche. Seiden. Und Kunstseiden. Ich erwähne den Fall eines Mannes, dessen Hirn, als man es nach seinem Tode sezieren wollte, verschwunden war. Leere war hinter den Augen, welche man aus den Höhlen genommen hatte. Es hat, müssen Sie wissen, einst eine schöne Dame gegeben, die aus ihrem Sarg heraus wie aus einem Liebesbett heraus betörend duftete. Alle, die gekommen waren, ihr die sogenannte letzte Ehre zu erweisen, konnten nicht umhin, ihr ein Stückchen von ihrem Körper zu rauben, abzuschneiden, ein Stückchen. Hack, hack, hack, hack, hack, hack. Abzuschneiden, ein Stückchen, das sie mit sich hack, herumzutragen hack, gedachten. Hack, Pilzchen, Schlänglein, Fingerchen. Mm. Hack, hack, hack, hack, hack, hack. Mm. Pilzchen, Schlänglein, Fingerchen. Mm. Hack. Erst als die Verstümmelungen ihres wunderbaren Körpers nicht mehr zu übersehen waren, nicht mehr zu bedecken und zu verstecken waren durch Tücher, durch keinen Blumenstrauß mehr auszufüllen, die Krater in ihrem einstmals schönen Leib, erschraken die Verstümmlerinnen und Verstümmler, schlichen heran leise und bei Dunkelheit und legten das Abgeschnittene, das Herausgebohrte zurück auf die Tote, in der Annahme, sie wieder ganz zu machen oder sogar heil. O Ai, der Maître beginnt das Restaurant mit ätzenden Mitteln zu säubern. Er fährt mit chlorierten Lappen über die Münder der schwätzenden Frauen hin. Meine Augen. Meine Augen begonnen haben zu tränen. Meine Augen brennen. Ich zwinkere die Chlorkrübel weg. Ich sehe, dass die Hexen alle, die Weiber alle leuchten, glänzen vor Sauberkeit, strahlen. Schön, schön bist du, schön. Schwesterchen. Schön. Wohin fliehen, Schwesterchen, in welche Arme aus den geschlossenen Räumen? Rigoros, heimlich, nichtssagend fliehen. Komm, und du komm. Chlor, Chlor, reinigt. Eingeatmet, reizt es schon in großer Verdünnung, heftig die Atmungs. Sauber. Organe. Sauber. Alles. Die Kunst des Tanzes. Zwei rechts, zwei links. Oh, meine Guten. Zwei rechts, zwei links. Wo ist mein Strickzeug? Befindet sich im Stadium des Untergangs. Wo ist mein Strickzeug? Mein Strickzeug. Wir hinken. Wir taumeln. Wir hinken. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Wir taumeln leise, leise. Etc. Tak, tak. Ich sehe einen Wendelgang, einen Wandelgang, darin... Darin, Schwesterchen? Darin Maiglöckchen liegen, Rosen, Lilien, Kornblumen. Kornblumen. Das Schwierigste, das weiß ich, liegt hinter uns. Kornblumenblau, Schmuck der Felder gelb und fettig über Hügel. Iris, Königslilie, Malve sind Sinnbilder der Vergebung, der Sühne. Ach, ihr alten Hände, tausendmal falsch geküsst. Ach, ihr... So müde sein, so schläfrig, so süchtig nach immer mehr Fieberanfällen, Lymphknotenschwellungen, Hautausschlägen, Lidschwellungen, Abmagerungen, Blutverminderungen. So schläfrig, so versunken im Wasser, so... So. Als ich hier drüben.